Yeah. Mein Lifestyle Favela, die Sneakers Magella. Mein Team um besiegt, bei uns gibt's keine Gegner. Flieg nach Las Vegas und verspiel meine Treter. Fuck, keep it real, war meine Fantasie, was dagegen hat. Die Macht ist mit mir, sagt Meister Yoda. Buffalo Soldier, nimm nen Zug, ich nehm nen Whole Car. Fick die Gangster, fick die Hipster. Du chillst mit Stars, ich häng mit Sektor, fucking Kid ab. Gold Grills in der Fresse und die Masken auf. Wir klopfen an die Tür, besser du machst nicht auf. Ich brach den Small mit Ziggy's Mons und Marcy. Nur uns fehlt noch Platz. Ganz egal, wie das Leben spielt, ich mach mich gerade. Solange ich meine Zunge noch in meinem Rachen trage. Für euch alle eine visuelle Hass-Tirade, wenn ich die Maske trage. Maskerade, ganz egal wie das Leben spielt, ich mach mich gerade. Auch wenn es weh tut, was ich sage. Für euch alle eine Schelle auf die Nackenhaare, wenn ich die Maske trage. Maskerade, yeah. Immer wenn der Hass sich staut, setz ich die Maske auf die Fratze rauf und raste aus. Verdammt, ich lass es raus. Ich therapier den König, bis er freiwillig das Zepter aus der Hand gibt, wie beim Staffellauf. Zeig mir irgendeinen, der so viel Style hat, wie mein Kleiner in der Einfahrt auf dem Dreirad. Ganz der Papa, und jetzt brauch er schon kein Bett mehr, denn anstatt einzuschlafen, rappt er. Ganz der Papa, ich bin der Beste, jeder hat's gecheckt. Also Kinder, macht kein Kotten, bitte habt Respekt. Ich hab das zweite Gesicht abgesetzt, damit ihr wisst, wer da unter dieser Maske steckt. Ganz egal, wie das Leben spielt, ich mach mich gerade. Solange ich meine Zunge noch in meinem Rachen trage. Für euch alle eine visuelle Hass-Tirade, wenn ich die Maske trage. Maskerade. Ganz egal, wie das Leben spielt, ich mach mich gerade. Auch wenn es weh tut, was ich sage. Für euch alle eine Schelle auf die Nackenhaare, wenn ich die Maske trage. Maskerade. Ich bin Masi, meine Maske eingebrannt in meine Haut. Gras beiseite, Green Berlin wird durch die Pipe geraucht. Scheiße bauen heißt bei uns, dein Joint sieht aus wie Tingeltangel. Bock von Berlin bis Rostock, von Saarbrücken bis in Pop. Masi, Moto, Walks, Flow, Niagara. Bestell ne Runde Mexikaner in Tijuana. Verkehr mit Marihuana, nicht geschlechtlich. Hätte ich schon mal gelebt, dann als Prophet im Jahre 2060. Matsimoto Crew Attentat. Nur im Swingerclub nehm ich meine Maske ab. Scheiß auf Gold und Platin, Döner statt Ferrari. S.I.D.O., der Partner von Masi. Ganz egal, wie das Leben spielt, ich mach